Knells aus der Booth in die Welt, nimm meinen Zug. Ich verfluch diese Welt, denn zu schnell wird es hier zu kriminell. Aus dem Zug, aus dem Bahnhof, zu Fuß ins Hotel. Klär's mit deinem Gewissen, willst du blutiges Geld, ist klar. Denkst du, wir sehen nicht, dass du dich verstellst, Wichser. Dass deine Hände zittern, du unendlich Schiss hast. Und trotzdem wurdest du abgerippt, bevor du dich verpisst hast. Ich fühle mich hier wohl mehr oder minder. Mich stört hier bloß die Winterzeit enorm und der scheiß Wind nachts. Rauchen not, weil sie Hoffnung steigert, Schmerzen lindert. In dem Hinterhof und überall am Block, bloß nicht vor Kindern. Rapper machen Show, ich rauche Met und werde stoned. Ihr seid lächerliche No-Go-Rapper ohne Flow. Hier geht erst K.O., wenn ich sag, es geht zu weit. Aber bis dahin, danke für den Hype, yalla bye. Officer, ich habe keine Plan. Officer, ich habe keine Plan, wer ist Killer? Officer, ich habe keine Plan, wer ist Killer? Keine Plan, wer ist Plan, wer ist Killer? Du hast eh zu Haus keinen Bock, also gehst du raus am Block. Siehst nicht, doch du riechst, irgendjemand raucht hier Ott. Treff mich in der Gegend, 15G und 1000 Cops. Doch ich hocke in der E-Klasse, gib mir lauten Rock. Ich kann dir eine legen, du bleibst kleben auf dem Stoff. Die Regeln sind der Gosse, ich erledige den Job. Handschuhe, Hoodie, Chucks, ganz schwarz, Sonnenbrille. Zack, zack, alles klar und danach erstmal chillen. Officer, ich habe keinen Plan, wer ist Diller? Doch ich fahr in nem Minicar, Gras neben Himmel. Sky is the limit, ich bin Haze, was ist los? Zünd den J an und Prost wie gewohnt. Mississippi Smokey, choke, wenn ich Ghost zieh. Meine kleinen Augen werden groß, wenn ich Dope riech. Rot, wenn ich Smoke, sieh, ich habe genügend. Ich lüg net, Maastricht lässt grüßen. Officer, ich habe keinen Plan. Officer, ich habe keinen Plan, wer ist Diller? Officer, ich habe keinen Plan, wer ist Diller?